Wir sind verspätet. Nehmen wir Platz. Was gibt es Neues aus Genf, Herr Klammerer? Aus Genf? Das weiß ich im Augenblick wirklich nicht. Ottilie, dein Jüngster hatte Mumps. Ist er nun glücklich auskuriert? Längst, Papa. Seit 8 Tagen spielt er schon wieder im Sandhaufen. Hast du die schöne Abhandlung von Dr. August Weißmann gelesen, Wolfgang? Ich müsste wissen, wovon sie handelt. Wovon sie handelt? Von Leben und Tod. Davon handeln wohl alle Schriften. Aber Weißmann behauptet, es gibt nur das Leben. Was wohl doch etwas überstiegen ist. Er leugnet, dass der Tod zur Fortsetzung und Erneuerung des Lebens die notwendige Unterbrechung ist. Die Jugend kann, das Alter muss sterben. Sehe, du verstehst davon nichts. Dir ist hoffentlich wieder ganz wohl, Bettina? Mein Schwächezustand, du kennst ihn ja. Kopfschmerz, Herzklopfen, Übelkeit, ich freue mich, dass du wieder in Ordnung bist. Höre, Egert, du müsstest einmal auf den Spuren Filchners oder Sven Hedins seine Reise tun da. Gibt es einen wandernden See? In der Wüste Gobi liegt er ja wohl. Richtig, Lop Nur ist sein Name. Er ist im Laufe der Jahrzehnte vom äußersten Norden der Wüste nach dem äußersten Süden und dann wieder auf demselben rätselhaften Wege nach dem äußersten Norden zurückgereist. Hält's an, Bettine? Was meinst du, Vater? Dein Wohlbefinden, hält das an? Du meinst vielleicht, dass ich mich verstellt habe. Ich bin auch nur ein Mensch. Das Leben stellt eben, wie auch du dir gewiss nicht verhehlen wirst, manchmal nicht gerade ganz leichte Aufgaben. Gewiss verhehle ich mir das nicht. Übrigens eine Frage, Bettine. Anstand. Einfach den gebotenen Anstand zu üben. Rechnest du das unter die schweren oder unter die leichten Aufgaben? Anstand ist für gebildete Menschen gar keine Aufgabe. Er ist etwas, was sich von selbst versteht. Und ihr, Bettine, ihr seid gebildet? Ich denke doch, dass du unserem Kreise Bildung nicht absprechen willst. Nein, ich spreche euch Bildung nicht ab. Nun hat eure Bildung einige Lücken. Es sind dieselben, die auch euer Anstand hat. Reden wir lieber von etwas anderem. Ich habe einmal die Idee gehabt, in aller Form abzudanken. Wie würden Sie sich einem solchen Schritt gegenüber verhalten, Herr Schwiegersohn? Bei so etwas würde ich kaum in Betracht kommen. Es würde höchstens Ottilie angehen. Aber du darfst nicht abdanken, lieber Papa. Du bist der Ansicht, ich dürfe nicht abdanken. Von geschäftlichen Dingen verstehe ich nichts. Es ist bis heute noch niemand da, der deine Kraft ersetzen könnte. Und das muss ich leider vollauf bestätigen. Ich wünschte, du hättest den vollen Einblick in unser Inneres, Papa. Da würdest du sehen, dass wir gar nicht zu denken sind ohne dich. Du bist unser allerhöchster Schatz. Nur wollen wir diesen Schatz nicht einbüßen. Was wir wollen, ist nichts als Beruhigung. Ich bin verheiratet, habe Kinder. Ottilie hat Kinder. Wir bangen für unsere Existenz. Weil es scheint, dass du dich uns entfremdet hast. Darf ich euch alle einmal fragen, wer mir die Sorgen um meine Existenz zerstreuen wird? Die Zeiten sind schwer, Herr Geheimrat. Zu ernsten Sorgen um den Bestand des guten alten Geschäfts ist jedoch nicht der geringste Anlass vorhanden. Ich weiß im Übrigen recht gut, was ich zu tun habe. Mein Denken, mein Handeln, meine Stellung im ganzen Betrieb hat meinen unerschütterlichen Willen als Grundlage. Verstehe durchaus die Bedeutung dieser Erklärung, Herr Schwiegersohn. Haben Sie eigentlich schon Ihre Anwälte? Da hört sich denn doch wirklich alles auf. Eine solche Insinuation muss man sich einstecken. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Es handelt sich doch nur darum, ob Papas Gesinnung gegen uns noch die alte ist. Vielleicht sagt er uns, wie er sich die Zukunft denkt. Alles natürlich in Güte und Liebe. Ach, sprichst du von Güte und Liebe, Kind? In geschäftlichen Dingen, Bettine, herrscht Sachlichkeit. Man kann damit Güte und Liebe nichts ausrichten. Ihre Kampfansage, Herr Klamott, registriere ich. Von einer Kampfansage bin ich einstweilen noch weit entfernt, Herr Geheimrat. Ihr einstweilen noch wird zu den Akten genommen. In des Himmels Willen, Papa, es besteht doch überhaupt kein Kampf zwischen uns. Wir sind überzeugt, du hast nach wie vor in Bezug auf uns die reinsten väterlichsten Absichten. Wir wollen ja nur ins Vertrauen gezogen sein. Das wäre sicherlich längst geschehen, aber ich habe kein Bedürfnis dazu gefühlt. Ja, so hältst du uns deines Vertrauens für unwürdig? Mit einem solchen Ausspruch verweist uns Papa in die Domestikenzimmer. Ja, ja, ja und ja, weil ihr dahin gehört. Woher nehmt ihr eigentlich das Recht zu eurem unverschämten Verhalten? Bin ich euer Geschöpf, euer Gegenstand, euer Eigentum oder aber ein freier Mensch mit dem Recht auf freie Entschließungen? Bildet euch nur nicht ein, dass ich es dulden werde, wenn ihr euch über mich eine Macht über Leben und Tod anmaßt. Wir maßen uns keine Macht über Leben und Tod an. Aber wir können nicht ruhig zusehen. Papa, mir zerbricht das Herz. Aber denke an Mutters Schmuckstücke. Hinaus. Hinaus auf der Stelle. Mit euch allen. Also tausendmal lieber, wenn es sein müsste, ins Elend hinaus mit Weib und Kindern, als eine solche Behandlung noch länger aushalten. Aber guter Papa... Ja, tausendmal lieber ins Elend hinaus. Darum wird man den Zeiger der Uhr nicht zurückdrehen. Ich habe nicht nötig, meine Kräfte im Dienst eines sinkenden Schiffes aufzureiben. Nein, das haben Sie auch nicht nötig. Hinaus! Hinaus! Hiermit erziehe ich Ihnen jede Vollmacht. Packen Sie Ihre Sachen, Herr Klammerhut. Packt eure Sachen! Hinaus! Hinaus! Mein lieber, alter, verehrter Freund. Ich lasse mir nicht das Lebenslicht ausblasen.